Das Beet. Soziale Folgen einer Pflanzaktion von Michael von Poser. Sollten wir es wagen, mitten im Großstadtstrudel ein Beet anzulegen? Meine Frau und ich waren der Meinung, dass es den Versuch wert war. Sie noch mehr als ich. Sie hat die Blumenpassion. Ich den zarten Abglanz davon. Das Mietshaus, wo wir wohnen, steht an einer Durchgangsstraße des Viertels. Das bedeutet ewig brodelnder Verkehr. Busse, Autos, Radfahrer und Fußgänger, die in Schüben kommen und nie Zeit haben zu verweilen. Unten im Haus sind ein Kiosk und eine Kneipe, in die die Menschen hineingespült werden, um nach kurzem andere Ziele anzusteuern. Bevor wir das Beet anlegten, standen kreuz und quer Fahrzeuge herum, zwischen denen sich die Menschen drängten und schlängelten. Der Rücksichtslose lagerte da seinen Müll ab, der Hund machte sein Geschäft. Ein Beet konnte allen nur im Weg sein. Aber es war gerade reizvoll, hier das Unmögliche zu wollen. Wir überredeten die Stadtgärtnerei, in einem schmalen, etwa 10 Meter langen, nicht asphaltierten Streifen, der von einer Baumscheibe ausging, die Erde auszutauschen und eine Grundbepflanzung vorzunehmen. Berberitzen am Rand, um die Hunde abzuschrecken und keine zu stark farbigen, zu auffälligen Blumen, also zum Beispiel keine dunkelroten, weil die erfahrungsgemäß im Vorbeigehen abgepflückt werden. Längs dem ganzen Beet spannten wir ein Seil, um die Wegabkürzer davon abzuhalten, durchzulaufen. Das Beet hatte eine wohlberechnete Unauffälligkeit. Phlox, Margariten- und Rittersporn blühten darin, kleine rosafarbene Rosen und eine Art Sonnenhut, den Rudolf Borchardt ein Kind Mexikos nennt. Dazwischen steht viel Kleingebüsch und sogar die Kartoffelpflanze. Das Beet macht nicht den Eindruck einer floralen Prachtanlage, sondern einer ins Stadtinnere verlegten Blumenwiese. Der Gedanke war in der Gegend nicht ganz neu. Weiter oben in der Straße, wo der Hauptverkehr schon abgebogen ist und viel ruhigere Verhältnisse herrschen, sind fast alle Baumscheiben bepflanzt. Das ist das Verdienst eines jungen Mannes, der Meyer heißt. Er handelt nach der Maxime, die Blume verändert die Welt. Er ist ganz wild mit der Bepflanzung, ewig auf der Suche nach neuen Blumensorten. Neben die Baumscheiben hat er noch Kästen und Töpfe gesetzt und an den Laternenmasten hat er wilden Wein hochranken lassen. Wie wir wohnt er im 4. Stock, hat da einen über und über bepflanzten Balkon. Von dort aus beobachtet er, wie von einem mit Grün getarnten Hochsitz das Geschehen und greift mit Pfiffen und Rufen ein, wenn sich jemand an den Beeten zu schaffen macht. Von oben dirigiert er vor allem die Halbwüchsigen, die er mit Bezahlung für Gärtnerarbeiten gewonnen hat. Speziell für einen Gießdienst. Sie sind schon deshalb für die Erhaltung der Beete. Er behauptet, dass seine Bepflanzungen von Hunden gemieden werden und die Ablagerer von Müll sie als Tabu betrachten. Er glaubt, im positiven Sinn, an die Broken Window Theory, die besagt, dort, wo etwas kaputt ist, wird noch mehr kaputt gemacht. Aber das Gegenteil gilt auch. Wo in der Stadt eine gepflegte Stelle ist, wird sie respektiert. Auch von Vandalen. Wir haben uns mit Herrn Meyer zusammengetan. Eine Anwohnerinitiative Grüne Stadt gebildet, für deren Ziele wir in der Zeitung werben. Wir beraten uns gegenseitig in gärtnerischen Fragen. Herr Meyer hat unser Beet von seinem Balkon aus immer im Blick. Er weiß, wann wir etwas daran getan haben und wann nicht. Und was sich überhaupt da abspielt. Kleine Eifersüchteleien sind nicht ausgeschlossen. Er hat seine ganze Straße begrünt und doch erregt unser einsames Beet mehr Aufsehen, weil es an so exponierter Stelle angelegt ist und in seiner Unschuld als stilles Stück Natur auf Anhieb unbegreiflich wirkt. Als Vierte im Bunde ist, im Haus gegenüber von uns, eine Kriminalbeamtin dazugekommen. Sie wollte schon immer an ihrer Ecke ein Beet anlegen und durch unser Beispiel angeregt, hat sie es dann gemacht. Auch sie ist ganz fanatisch. Ihr Beet ist reicher als unseres. Sie hat Rhododendren und, als geborene Bayerin, sogar Edelweiß darin. Ihr Schlafzimmer liegt zur Straße hin. Deshalb hat sie keine ruhige Minute. Mehrfach in der Nacht schaut sie nach unten, ob alles in Ordnung ist. Neben ihrem Beet steht eine Telefonzelle, in der eigentlich nie telefoniert wird. Es ist nur immer wieder jemand damit beschäftigt, den Telefonkasten mit Faustschlägen zu bearbeiten, um Geld herauszubekommen. Ansonsten dient die Telefonzelle zur Ablage von Pizzaschachteln und Dosen. Das Beet leidet dabei mit, kriegt von dem Vandalismus etwas ab. Die Kriminalbeamtin liefert sich Wortgefechte mit denen, die in der Telefonzelle Unfug treiben. Sie hat an die Post geschrieben mit der dringenden Bitte, dass die Telefonzelle aufgehoben wird. Bisher umsonst. So ein Beet macht Sorgen. Wie leicht ist es, Blumen niederzutreten oder sie herauszureißen? Eine ständige Kontrolle gibt es nicht. Und selbst wenn man jemand erwischt, was für Machtmittel hat man als Bürger unter Bürgern? Jeden Morgen, wenn meine Frau oder ich zu unserem Beet herunterkommen, liegt Abfall darin. Reste von Lutschern, Tüten, Zigarettenschachteln und so weiter. Die Tür des Kiosks öffnet sich zum Beet hin und es bietet sich als Ort der schnellen Entsorgung an, obwohl direkt an der Ecke ein Abfalleimer hängt. Wir lesen den Müll auf und tun ihn weg. Dabei werden wir mit Verwunderung von den Passanten beobachtet. Wenn einer von uns Zeuge wird, wie jemand etwas in unser Beet wirft, dann bitten wir ihn höflich, es wieder herauszuholen und in den Abfalleimer zu tun. Wir begründen unsere Bitte damit, dass es ein Beet sei und dass wir uns bemühten, unseren Stadtbereich in Ordnung zu halten. Wir wissen aus Erfahrung, dass es keinen Sinn hat, jemand zu beschimpfen und drohend die Entsorgung zu verlangen. Als Antwort auf so etwas bekommt man nur Unverschämtheiten zu hören. Wenn die freundliche Ermahnung keinen Effekt hat, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Abfall selber wegzuräumen. Wer mitten im Verkehr ein Beet anlegt und bewahren will, muss Nachsicht üben und Rachegelüste unterdrücken. Das zeigt auch das Beispiel eines Künstlers und Blumenliebhabers, der einen Laden weiter oben in der Straße hatte, schräg gegenüber von Herrn Meyer. Es war ein persischer Maler. Aus dem Laden hatte er eine Mischung aus Atelier, Ausstellungs- und Verkaufsraum gemacht. Er malte hochgraziöse, exotische Fische in sehr blauem Wasser. Vor seinem Geschäft hatte er zwei herrliche Amphoren stehen, in denen exotische Blumen wuchsen. Diese Amphoren bewachte er mit Argusaugen. Von der Arbeit aufblickend schaute er auf sie. Wenn sich jemand an seinen Lieblingen zu schaffen machte, ein Blatt oder eine Blüte pflückte oder nur etwas abstellte, dann brach er wütend aus seinem Laden hervor, drohte körperliche Züchtigung an und vertrieb so die Übeltäter. Bis sie ihm, um es ihm zu zeigen, eines Nachts seine Amphoren mit Hämmern zerschlugen. Er kündigte daraufhin den Laden und verließ das Viertel. Auch die Kriminalbeamtin ist in Gefahr, sich durch zu große Strenge Feinde zu machen. Wenn jemand seinen Hund in ihr Beet führt, ruft sie vom Balkon herunter, dass sie es der Polizei melden würde. Der Erwischte weiß nicht, dass die Ruferin selbst eine Ordnungshüterin ist. Trotzdem trollt er sich vielleicht fürs Erste, kommt aber unter Umständen in dunkler Nacht wieder. Eine Staude haben sie ihr mit scharfem Messer bis zum Boden weggeschnitten, eine Kunststeinschale ausgeleert und über den Pfosten gehängt. Glücklicherweise lässt sie sich nicht entmutigen, pflanzt nach und denkt sich neue Überwachungsmethoden aus. Wir begannen unser Beet im Frühjahr. Und die Leute blieben stehen und sagten, dass wir nicht lange durchhalten würden. Es gäbe zu viele Rabauken, die würden uns alles kaputt machen. Sie hätten uns das rechtzeitig gesagt und wir sollten uns nachher nicht beklagen, wenn das Unternehmen unglücklich ausginge. Mit Beginn des Sommers nahm die Unkerei ab. Die Menschen hatten sich an das Beet gewöhnt. Sie fanden es schön. Sie bekamen mit, dass wir viel Arbeit damit hatten. Wir mussten es ja vom vierten Stock aus bedienen. Und im Beet arbeiten hieß, hier mitten im Verkehr arbeiten. Die Menschen wollten nun wissen, warum wir das taten, ob wir von der Stadt bezahlt würden und so weiter. Eine Lieblingsfrage war, ob uns das Beet gehöre, worauf wir immer antworteten, es gehöre allen. Auf Komplimente hin fragten wir unsererseits die Leute, wo sie wohnten und ob sie nicht auch so etwas anlegen könnten. Die meisten hatten alle denkbaren Ausflüchte, warum das unmöglich sei. Aber einige begannen tatsächlich, selbst ein Beet anzulegen. Man sah in der Gegend immer mehr Baumscheiben, an denen etwas gemacht wurde. Wir verbreiteten Optimismus, obwohl tatsächlich nicht alles glatt ging. Unser Seil wurde nachts abgeschnitten und fortgenommen. Ein paar Pflanzen wurden ausgegraben und gestohlen. Wir hatten unsere Plage mit Hundebesitzern, die nur warteten, bis wir weg waren, um ihr Tier ins Beet zu führen. Da war ein kleiner Junge von großer Scheinheiligkeit, der stehen blieb, wenn meine Frau gärtnerte, und mit ihr plauderte über sein tristes Zuhause, seine Einsamkeit. Seinen Hund würde er in ein solches Beet nie führen. Wir wussten aber von Herrn Meier und der Kriminalbeamtin, dass er es sehr wohl tat. Ich habe ihn dann einmal etwas strenger zur Rede gestellt, und er ist wenigstens vorsichtiger geworden. Andere sind unbelehrbar. Sie meinen, dass sie durch die Bezahlung der Hundesteuer auch das Recht erworben haben, ein Beet, in dem Mitbürger mit bloßen Händen arbeiten, als Toilette anzubieten. Nur ist es eben so, dass inzwischen sehr viele auf das Beet aufpassen. Und ein Hundebesitzer hat es nicht ganz leicht, ohne einen Anpfiff zu bekommen, seinen Hund hineinmachen zu lassen. Ein anderes Techtelmechtel gab es mit den Motorradfahrern. Für mehrere Autos ist neben dem Beet auf dem Trottoir kein Platz. Sie kommen nicht mehr heraus. Motorräder waren dagegen auf der freien Fläche in einem wilden Durcheinander geparkt. Sie verstellten den Blick aufs Beet und erschwerten die Arbeit darin. Diese Motorräder wurden fast nie bewegt. Sie standen einfach hässlich da. Anzeigen wollten wir die Besitzer nicht, weil das vielleicht wieder zu bösen Gegenmaßnahmen geführt hätte. Ein Beet ist sehr verletzlich. Wir schauten uns das Übel ein paar Wochen an. Dann schrieben wir höfliche Briefe an die Motorradfahrer, in denen wir unsere Arbeit mit dem Beet erklärten und auf einen ebenso guten Abstellplatz, ein paar Meter weiter, die Straße hinunter hinwiesen. Diese Briefe klebten wir auf die Sättel der unbenutzten Motorräder. Tatsächlich waren die Räder alle im Laufe weniger Tage weg. Die Briefe lagen in unserem Beet. Das war noch so eine kleine, trotzige Geste. Aber bis heute ist keiner der Brummer zurückgekommen. Unbehindert kann seither der Passant das Beet betrachten. Dicht mit Pflanzen besetzt und als Komposition aus zarten Farben zieht es sich entlang der Straße. Die Blumen stören sich nicht an dem Getriebe um sie. Sie blühen so fein, als wären sie in einem ummauerten Garten. Das Beet hat in unserem Haus vieles verändert. Vorher war es so, dass die Mietparteien sich gerade so kannten, oberflächlich grüßten und nichts voneinander wissen wollten, obwohl sie schon viele Jahre im selben Haus wohnten. Jetzt öffneten sie sich, sie boten ihre Dienste an, kamen mit Wassereimern und Gießkannen, erörterten mit uns die Fortschritte und die Gefährdungen des Beetes. Das Beet war ein Thema, das die Zungen löste und die Menschen veranlasste, aus der Anonymität herauszutreten. Ich habe das sonst nur bei Fußball-Weltmeisterschaften erlebt, dass plötzlich jeder mit jedem reden kann. Es zeigte sich, dass in den allermeisten Städtern ein verhinderter Gärtner steckt. Blumen gehören zu den Lebensfragen erster Ordnung. Das ganze Haus und allmählich auch das ganze Viertel nahmen teil an der Entwicklung des Beetes. Das lag nicht zuletzt an der Gärtnerin, meiner Frau, die bei der Arbeit am Beet nicht in Gärtnerkleidung auftritt, sondern so, wie sie immer ist. Wenn sie beispielsweise in einem fließend gewickelten Seidenkleid und hohen Schuhen hackte und wässerte, dann war das überhaupt die Sensation. Dann blieb jeder stehen und hatte was zu sagen. Und der Busfahrer hielt mit vollbesetztem Bus, kurbelte das Fenster herunter und sagte auch etwas Interessantes zum Beet. Und in der Kneipe zum Faust rumorte es und die Vorhänge wogten, und dann kam eine Abordnung heraus, um die brave Gärtnerin zu einem Glas Sekt einzuladen. Sie würden alle aufpassen, dass dem Beet nichts passierte. Und im nächsten Jahr würde der Faust außen bestuhlen, wie es gegenüber bei Janni schon der Fall sei. Einer der wenigen, die sich nicht an der Euphorie mit dem Beet beteiligen wollten, war der Peter, der Kioskbesitzer. Wahrscheinlich hatte ihn das Beet von Anfang an gestört, weil er glaubte, seine Kunden könnten schlechter vorfahren. Außerdem hatte er die Gewohnheit, Abfall aus seinem Geschäft, zumal Zigarettenkippen, einfach auf die Straße zu befördern. Das ging jetzt nicht mehr so gut. Er war mürrisch. konnte sich aber nicht offen äußern, weil wir täglich Kunden bei ihm waren. Wenn ich morgens meine Zeitung holte, schaute er mich nicht an. Das war in der Zeit vor dem Beet anders gewesen. Einmal fragte ich ihn direkt, ob ihm das Beet gefiele. Daraufhin machte er nur so einen Gurgelton und sagte, er könne nichts in der Sache tun, nicht gießen und so weiter. Ich glaube, Peters Leiden wegen des Beetes werden noch verschärft dadurch, dass dauernd Leute zu ihm kommen und ihm erklären, was für ein schönes Beet er vor der Tür hat, ob er das angelegt habe. In solchen Bemerkungen muss er den stillen Vorwurf spüren, dass er nichts dazu beiträgt, zum Beispiel nicht erlaubt, dass wir bei ihm Wasser holen. Der Peter wird sich an das Beet gewöhnen müssen. Er stellt bei schönem Wetter seinen Lottotisch mit Schirm daneben. Und in ehrlichen Stunden muss er sich sagen, dass er das nicht könnte, wenn die vorigen Zustände noch herrschten. Auch er wird sich der sanften Gewalt der Blumen beugen. In unserem Viertel existieren, versteckt, viele alte Menschen. Seltsamerweise besonders alleinstehende Männer. Ihre Frauen sind gestorben oder sie sind von ihnen verlassen worden. Ihr Beruf liegt lange hinter ihnen. Und nun halten sie, mehr schlecht und recht, ihren kleinen, vereinsamten Haushalt aufrecht. Kaum jemand fragt noch nach ihnen. Und sie wissen, dass sie immer nur noch größere Verlassenheit bis zum Tode erwartet. Trotzdem versuchen sie, diese mit Mühe zu führende Existenz mit einer gewissen Würde auszustatten. Ab und zu gehen sie wohl ins Gasthaus und treffen Gleichgesinnte. Aber der Tag ist lang und schwer zu bestehen, wenn man fast immer in der Wohnung sitzen muss. Es fehlt die Piazza, wo man zusammenhockt, beobachtet und schwätzt. Die alten Herren des Viertels haben das Beet und die Gärtnerin für sich entdeckt. Ist die Gärtnerin am Beet, dann schwärmen sie aus zu ihr und gehen, wenn sie hackend auf und ab geht, mit ihr auf und ab, erzählen aus ihrem Alltag und wie es früher war und durch welche Tricks sie sich aufrechterhalten. Und für die Gärtnerin ziehen sie ihre beste Hose und ihr elegantestes Jackett an und sie sagen ihr, dass sie für das Beet beteten. Da ist beispielsweise ein über 80-jähriger pensionierter Schuldirektor. Der verabredet sich mit meiner Frau auf dem Wochenmarkt, wo sie dann zusammen Pflanzen aussuchen, die er spendieren will. Er wartet pausenlos mit Verbesserungsvorschlägen auf. Mit seinem altmodischen Hütchen auf dem Kopf ist er unterwegs im Viertel und macht Propaganda für das Beet. Wenn er von dem Beet spricht, sagt er nur unser Beet. Wir hatten ihn vorher oft gesehen und nie ein Wort mit ihm gewechselt. Das Beet hat die Bekanntschaft vermittelt. Wenn die alten Herren da sind und sich dann noch Herr Meier und die Kriminalbeamtin zu Konsultationen einstellen, dann ist eine Art Öffentlichkeit hergestellt. Mir ist durch das Beet eine Bekanntschaft geschenkt worden, die ich sonst nie hätte machen können. Seit Jahrzehnten mit chinesischer Literatur befasst, hatte ich immer den sehnsüchtigen Wunsch, einen alten, gebildeten Chinesen kennenzulernen, mit dem ich mich auf Chinesisch über Grundfragen der chinesischen Existenz unterhalten könnte. Ich suchte gewissermaßen einen nach Deutschland verschlagenen Mandarin. Etwas so Ausgefallenes findet man nicht per Anzeige. Eines Tages unterhielt sich meine Frau mit einer Freundin, am Beet stehend, über ein China-Buch von mir. Und das hörte ein alter Chinese, der seinerseits am Lottotisch von Peter stand. Er wurde aufmerksam und mischte sich ins Gespräch. Mit seinem weißen Haar und den durchsichtigen Augen sah er ganz so aus wie der Mandarin, von dem ich immer fabelte. Und so wurde eben angeknüpft. Und es kam zu einem ergiebigen Treffen. Inzwischen korrespondieren wir in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Chinesisch. Nie hätte ich gedacht, dass das Viertel eine so geheimnisvolle Gestalt beherbergen könnte. Ohne das Beet hätte ich es nicht herausbekommen. Der erste Sommer des Beetes war lang. Und heiß. Wir konnten nicht wegfahren und es alleine lassen. Für Wochen mussten wir jeden Tag zweimal gießen. Das Beet stand wundervoll im Flur. Schmetterlinge gaukelten darin. Kleine Vögel taten sich darin um. Mitten im nervösen Verkehr entfaltete es sich, die ruhigen Blumenzeiten einhaltend. Für alle, die, wie wir, zu Hause bleiben mussten, war es ein kleines, sehnsüchtiges Detail. Die Blume ist immer ganz sie selbst. Sie wird nicht städtischer dadurch, dass sie im städtischen Gewühl steht. Sie erinnert an sich selbst an ganz anderen Stellen der Welt. Dann ist der Herbst gekommen. Das Beet legte noch einmal sehr zu mit Gelb und Braun. Eine septembrische Wärme breitete sich darüber aus. Und dann wurde es in Gradationen immer unscheinbarer und kam in den herbstlichen Nebeln neben den Schemen der Fahrzeuge und hastenden Menschen kaum noch zum Vorschein. Die Fröste sind darüber gegangen, das Beet ist mit seinen letzten Blüten in eine Winterstarrheit gefallen. Aber es ist immer noch Beet, ein besonderer Ort, nicht nur ein Stück schmutziger Erde. Für dieses Jahr haben wir große Pläne damit. Wir werden ausgesuchte, aber eben nicht zu königliche Rosen dafür bestellen. Es wird eine noch feinere Abstimmung der Stauden aufeinander geben. Die Abschirmung durch Berberitzen wird vervollständigt. Es ist eine Alles-oder-Nichts-Frage. Das Beet kann in einer Nacht hingemäht werden. Aber solange es besteht, vertritt es die Idee des Verletzlichen, das sich im Umkreis großstädtischer Rücksichtslosigkeit erhält. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Das Beet, soziale Folgen einer Pflanzaktion von Michael von Poser. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.